1. Got Befal Mos, Zuzaman Mit Aaron, Nadab, Abihu in Siebzig Altesten Israels auf den Berg zu Jahwe hinauf zu steigen, M in Aus der Fern an zu beten. 2. Ne Mos durfte sich Jahwe nahen, waren die anderen nicht so weit vordringen sultan und das Volk überhaupt nicht mit im hinauf steigen durfte. 3. Daraufhin wirken die Mos dem Volk allgebot und rechtsbeschriften Jahwes, woraufhin das gesamte Volk einstimmig erklärt, allgebot, die Jahwe gegeben hat, wer den war befolgen. 4. Mos schrieb die Gebot Jahwes nieder und errichtetem nächsten Morgen fast des Berges einen Alter Soiswulf gedenkstein, die den Zwulf stammen Israels entsprechen. 5. Anschließend beauftragte Young Manner Aus Israel, Jahwe Brandopfer dazu bringen und Young Steer als Heilsopfer zu schlachten. 6. Mos nahm die Hafte des Bluts und Fulte es in Schalen, warende die and a Hafte auf den Alter sprengt. 7. Danach nahm das Butch des Bundesgesetzes und las es dem Volk vor, woraufhin sie ernu bekraftigten, als, was Jahwe befohlen hat, wer den war halten und befolgen. 8. Anschließend besprengt Mos das Volk mit dem restlichen Blut und erklärt, dies ist das Blut des Bunds, den Jahwe aufgrund all dieser Gebot mit Uke Jesklesen hat. 9. Daraufhin stiegen Mos, Aaron, Nadab, Abihu und die Siebzig Altesten Israels den Berg hinauf. 10. Dort erblickten sie den Gott Israels, desen Fass auf einem Untergrund Routen, der Weissaffer Osser und so klar und hell wie der Himmel selbst glanzte. 11. Obwohl sie Gott sahen, streckte sein Hand nicht gegen dies Auserwählten Israels aus, statt dessen Assen und Tranken sie in seiner Gegenwart. 12. Jahwe befahl Mos, steig zu mir auf den Berg und bleibe dort, damit ich dir die Steintefeln mit dem Gesetz und den Geboten geben kann, die ich niedergeschrieben habe, das Volk zu unterweisen. 13. Daraufhin brach Mos mit seinem Diener Jahwe auf, wobei Mos allein den Berg Gottes bestieg. 14. Den Altesten befahl Jedok, wartet hier auf uns, bis wir zu rückkehren. Aaron und Huss in Bayuk, where ein rechtlich Angelegenheit hat, kann sich an sie wenden. 15. Nachdem Mos den Berg bestiegen hat, halte ein Wulk den gesamten Berg ein. 16. Die Herrlichkeit Jahwe's Route auf dem Berg Sinai, und die Wulk bedeckt in 6 Tage lang, siebten Tag rief Jahwe Mos aus der Wulk heraus. 17. Die Herrlichkeit Jahwe's auf dem Gipfel des Berges erstien den Israeliten wie ein Wurzelrens Führer. 18. Daraufhin begab sich Mos in die Wulk hinein und stieg weiter auf den Berg, wo wirzig Tage und wirzig Nacht die Verwelt.